Abschnitt 19 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 23. Kapitel. Und hast du den Mut, Julia, heute Abend die Hexe des Vesuvs und noch dazu in Begleitung jenes schrecklichen Mannes zu besuchen? Glaubst du, Nydia, erwiderte Julia ängstlich, dass wirklich etwas zu besorgen sein möchte? Weshalb sollte ich diese alten Wahrsagerinnen mit ihrem Zauberspiegel und ihren im Mondschein gepflückten Kräutern fürchten? Fürchtest du aber deinen Begleiter nicht, den Abakes? Ich sah bei der Diana niemals einen höflicheren Mann als jenen Zauberer, und er würde sogar schön sein, wenn sein Gesicht nicht so braun wäre. Wenn Nydia auch blind war, so hatte sie doch Beobachtungsgeist genug, um zu bemerken, dass Julia durch die Galanterien des Abakes sich gerade nicht werde in Schrecken jagen lassen. Sie riet ihr daher weiter nicht ab. Sie nährte vielmehr in ihrem aufgeregten Herzen den Wunsch zu wissen, ob die Zauberin wirklich imstande sei, die Liebe zu fesseln. »Lass mich mit dir gehen, edle Julia«, sagte sie endlich. »Meine Anwesenheit gewährt zwar keinen Schutz, aber ich möchte gern dieses Abenteuer mit dir bestehen.« »Dein Anerbieten gefällt mir sehr«, erwiderte die Tochter des Diomedes. »Aber wie wird es mir möglich sein? Wir können erst spät zurückkehren und wird dich vermissen.« »Ione ist nachsichtig«, erwiderte Nydia. »Wenn du mir erlauben willst, unter deinem Dache zu schlafen, so kann ich sagen, dass du, meine frühere Beschützerin und Freundin, mich eingeladen hast, einen Tag bei dir zuzubringen und meine thessalischen Lieder zu singen. Ich will sogleich hingehen, und sie wird mir die Bitte gern gewähren.« Die schöne Pompeianerin erklärte sich einverstanden, und Nydia verabschiedete sich. Unterwegs begegnete sie dem Wagen des Glaukus, dessen mutige und stolze Rosse den Gegenstand allgemeiner Bewunderung bildeten. »Du blühst ja wie deine eigenen Rosen, meine liebe Nydia. Und wie befindet sich deine schöne Gebieterin?« »Ich habe sie heute Morgen nicht gesehen«, erwiderte Nydia. »Aber glaubst du, Ione werde mir erlauben, dass ich den heutigen Tag bei der Julia, der Tochter des Diomedes, zubringe? Sie wünscht es und war gütig gegen mich, als ich noch wenige Freunde hatte.« »Die Götter mögen dein dankbares Herz segnen. Ich will für Jones Erlaubnis gut sagen.« »Darf ich denn auch die Nacht über dort bleiben?« fragte Nydia, indem sie sich durch das Lob beschämt fühlte, welches sie so wenig verdient zu haben sich bewusst war. »Wie es dir und der schönen Julia gefällt, grüße sie von mir.« Als der Abend herannahte, stieg Julia in ihre Sänfte, in welcher auch noch Platz für ihre blinde Gefährtin war, und die Sklaven nahmen den Weg nach dem von Abakes bestimmten Versammlungsort. In der Nähe befand sich eine Villa mit öffentlichen Bädern, wo sie ihre Sänfte niederstellen konnten. Dann gingen sie durch den Garten nach dem kleinen runden Glasplatz, auf dem die Statue des Silenus stand. »Ich sehe den Zauberer nicht«, sagte Julia, indem sie sich umsah. Doch kaum hatte sie diese Worte gesprochen, so trat der Ägypter in seinem weiten Gewande langsam aus dem Gebüsch. »Salve, süßes Mädchen! Doch wen hast du bei dir? Wir dürfen keine Begleitung haben.« »Es ist nur das blinde Blumenmädchen, weiser Zauberer«, erwiderte Julia. »Sie ist eine Thessalierin.« »Oh, Nydia«, entgegnete der Ägypter, »ich kenne sie ganz gut. Aber die Hexe sieht nicht gerne mehrere Gäste zugleich bei sich. Lasse Nydia hier, bis wir zurückkommen. Sie kann uns nichts nützen. Und was den Schutz betrifft, so genügt deine Schönheit und dein Rang. Ja, Julia, ich kenne deinen Namen und deinen Stand. Komm, vertraue dich mir an, schöne Nebenbuhlerin der jüngsten aller Najaden.« Der eitlen Julia gefielen die Schmeicheleien des Abakes, und sie willigte bald ein, Nydia bis zu ihrer Rückkehr dort warten zu lassen. Auch drang diese sich keineswegs auf, denn die Stimme des Ägypters hatte wieder schreckliche Erinnerungen in ihr erweckt, die nur Neugierde und Eifersucht für einen Augenblick betäuben konnten. Sie fühlte sich erleichtert, als sie hörte, dass sie nicht mitgehen werde. Sie kehrte nach dem Bade zurück und wartete in einem der Zimmer bange Zeit auf die Rückkehr der Pompeianerin. Endlich aber wurde die Tür des Zimmers leise geöffnet. »Oh, Dank sei den unsterblichen Göttern«, sagte Julia. »Ich bin zurückgekehrt. Ich habe jene schreckliche Höhle verlassen. Komm, Nydia, lass uns gleich wieder fort.« Erst als sie in der Sänfte saßen, sprach Julia weiter. »Ach«, sagte sie zitternd, »was für eine Szene habe ich erlebt! Und diese schrecklichen Zaubersprüche und das Leichengesicht der Hexe! Aber still davon, ich habe den Trunk erhalten, sie verbürgt mir seine Wirkung. Meine Nebenbuhlerin wird ihm bald gleichgültig sein, und mich allein wird Glaukus anbeten.« »Glaukus«, rief Lydia verwundert aus. »Ach, Mädchen, ich sagte dir zuerst, dass ich nicht den Athener liebe, aber ich sehe jetzt, dass ich mich dir vollkommen anvertrauen kann. Ich liebe allerdings den schönen Griechen.« Welche Gefühle bewegten jetzt das Herz der Lydia? Sie hatte dazu beigetragen, Glaukus von Ione zu entfernen, aber nur, um durch die ganze Macht der Zauberei seine Liebe auf eine andere zu übertragen. Nur mit Mühe gelang es ihr, die in ihr wogende Leidenschaft zu bewältigen. In der Finsternis konnte übrigens Julia nichts von der Aufregung ihrer Gefährtin bemerken. Die schöne Pompeianerin schwatzte nur über die versprochene Wirkung ihres Liebestrankes. Sie frohlockte schon zum Voraus über die Demütigung der Ione. Dann sprach sie wieder von den Schrecknissen der Szene, welche sie verlassen hatte, von dem ruhigen, festen Benehmen des Abakes und der Ehrfurcht, welche die furchtbare Alte ihm erwiesen habe. Lydia war wieder zu sich gekommen. Es stieg ein Gedanke in ihr auf. Sie schlief in dem Zimmer der Julia. Konnte sie sich des Trankes nicht bemächtigen? Sie kamen in Diomedes Hause an und begaben sich in Julias Zimmer, wo das Abendessen sie erwartete. »Trinke, Lydia, es war kühl heute Abend. Mir ist das Blut noch in den Adern erstarrt.« Und Julia stürzte große Becher des gewürzten Weins hinunter. »Du hast den Trank«, sagte Lydia. »Lass doch sehen, wie klein das Fläschchen ist. Welche Farbe hat die Flüssigkeit?« »Klar, wie Kristall«, erwiderte Julia, indem sie das Fläschchen zurücknahm. »Man kann es von reinem Wasser nicht unterscheiden. Die Hexe versichert, es sei auch geschmacklos. Wenn es auch nur wenig ist, so genügt es doch, um die Treue des Geliebten für ewig zu fesseln. Es muss in eine andere Flüssigkeit geschüttet werden, und Glaukus kann bloß durch die Wirkung ahnen, was er verschluckt hat. Also unterscheidet es sich durchaus nicht von diesem Wasser? Nein, es ist ebenso farblos. Sieh, wie klar, als wenn es aus den Strahlen des Mondes bereitet wäre. Und wie ist das Fläschchen verschlossen? Nur durch einen kleinen Stöpsel. Zieh ihn fort, es ist ganz geruchlos. Seltsam, das, was zu keinem Sinne spricht, alle Sinne beherrschen soll. Ist die Wirkung augenblicklich? Gewöhnlich, bisweilen wirkt es aber erst nach einigen Stunden. »Oh, welch herrlicher Wohlgeruch«, sagte Lydia plötzlich, indem sie ein kleines Fläschchen vom Tische nahm und daran roch. »Gefällt es dir? Das Fläschchen ist mit Edelsteinen von einigem Wert besetzt. Du wolltest heute Morgen das Armband nicht von mir annehmen. Wirst du dieses Fläschchen auch ausschlagen?« »Solche Wohlgerüche wie diese müssen es sein, welche eine Blinde an die großmütige Julia erinnern könnten, wenn das Fläschchen nur nicht zu kostbar ist.« »Och, ich habe noch viel kostbarere. Behalte es, Kind.« Lydia bedankte sich und steckte das Fläschchen in ihren Gürtel. »Und wird der Liebestrank dieselbe Wirkung haben, von wem er auch beigebracht wird?« »Wenn das hässlichste alte Weib unter der Sonne ihn Glaukus gäbe, so würde er sie und keine andere für schön halten.« Julia wurde jetzt durch den Wein erhitzt immer munterer und ausgelassener. Sie lachte laut und sprach über 100 verschiedene Gegenstände, und es war schon nach Mitternacht, als sie ihre Sklavinnen rief und sich auskleiden ließ. Als diese wieder entlassen waren, sagte sie zu Lydia, »Ich will diesen heiligen Trank nicht von mir lassen, bis die Stunde meines Triumphes kommt. Liege hier unter meinem Kopfkissen, glänzender Geist, und gewähre mir glückliche Träume.« Mit diesen Worten legte sie das Fläschchen unter ihr Kissen. Lydias Herz klopfte gewaltig. »Weshalb trinkst du bloß Wasser, Lydia? Misch es doch mit Wein.« »Ich habe etwas Fieber«, antwortete die Blinde. »Das Wasser tut mir wohl. Darum will ich auch diese Wasserflasche neben mein Bett stellen, damit ich mich erfrischen kann, wenn der Schlaf mich fliehen sollte. Schöne Julia, ich muss dich sehr früh verlassen. So will es Ione. Gestatte daher, dass ich mich jetzt schon verabschiede und dir alles Glück wünsche.« »Vielen Dank. Wenn wir uns wiedersehen, wirst du Glaukus zu meinen Füßen finden.« Sie legten sich nieder, und Julia, durch die Anstrengungen des Tages ermüdet, schlief bald ein. Nicht so, aber Lydia. Sorgsam lauschte sie auf das Atmen der Julia, bis ihr feines Ohr sie überzeugte, dass sie im tiefsten Schlafe liege. »Jetzt stehe mir bei, Venus«, sagte sie leise. Vorsichtig erhob sie sich aus dem Bett, nahm das Fläschchen, das Julia ihr verehrt hatte, und goss die darin befindliche, wohlriechende Flüssigkeit auf den Marmorboden. Sie spülte es sorgfältig mehrere Male mit dem neben ihr stehenden Wasser aus, schlich sich an das Bett der Julia, griff mit zitternder Hand unter das Kopfkissen und bemächtigte sich des Hexentrankes. Julia bewegte sich nicht, ihr Atem blieb regelmäßig und ungestört. Nydia eröffnete darauf das Fläschchen, goss dessen Inhalt in das ihrige, welches ihn bequem fasste, und indem sie jenes mit klarem Wasser wieder erfüllte, legte sie es sachte auf seine frühere Stelle. Darauf schlich sie sich wieder zu ihrem Bette und erwartete mit großer Ungeduld den Anbruch des Tages. Als die Sonne aufging, kleidete sich Nydia, während Julia noch in tiefem Schlummer lag, still an. Sie verbarg ihren Schatz sorgfältig in ihrem Gürtel, nahm ihren Stab und beeilte sich, das Haus zu verlassen. Der Türsteher Medon grüßte sie freundlich, als sich die Treppe hinaufstieg, welche nach der Straße führte. Sie hörte ihn nicht. Ihr Gemüt war verwirrt und abwesend, und jeder Gedanke, den sie erfasste, war eine Leidenschaft. Sie fühlte die frische Morgenluft auf ihren Wangen, ohne dass die schlagenden Pulse Kühlung empfunden hätten. »Glaukus«, sprach sie zu sich selbst, »auch die unwiderstehlichsten Liebeszauber könnten meine Liebe zu dir nicht erhöhen. Aber um deine Liebe, o Glaukus, handelt es sich. Dein Lächeln bestimmt mein Schicksal und dein Los. Oh, diese Hoffnung, diese Freude, dieses Entzücken, dein Los ist in meinen Händen.« 24. Kapitel. Olintus, der Bekehrer des Apessides, war einer von diesen ernsten, kühnen und stolzen Naturen, die vor keinem Wagnis zurückschrecken, um der von ihnen erkannten Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Kaum war Apessides durch die Gebräuche der Taufe in die christliche Gemeinschaft aufgenommen worden, als der Nazarener ihm begreiflich machte, dass er jetzt seinen Priesterstand aufgeben müsse. Es war einleuchtend, dass, wenn er den wahren Gott anbetete, er selbst äußerlich nicht die Altäre des bösen Feindes länger ehren durfte. Doch dieses war noch nicht alles. Olintus glaubte, gerade dieser Priesterstand des Apessides könne ein Mittel werden, um das getäuschte Volk über die betrügerischen Orakel der Isis aufzuklären. Sie kamen, wie sie es vorher verabredet hatten, am Abend nach der Taufe des Priesters der Isis in dem Hain der Sibylle zusammen. »Bei der nächsten feierlichen Befragung des Orakels«, sagte Olintus, »tritt selbst an das Geländer vor, verkünde laut dem Volke den Betrug, den man sich erlaubt, fordere es auf, einzutreten und selbst Zeuge der groben, wenn auch listigen Taschenspielerei zu sein, welche du mir beschrieben hast. Fürchte nichts, der Herr, der den Daniel beschützte, wird auch dich in seinen Schutz nehmen. Wir, die Christengemeinde, werden unter der Menge sein, und ich selbst werde bei dem ersten Ausbruch des Unwillens und der Beschämung im Volke den Palmzweig, das Sinnbild der Heiligen Schrift, auf jenen Altar pflanzen, und meine Zunge wird beseelt werden durch den Heiligen Geist des lebendigen Gottes.« In seiner frischen Begeisterung war dem Apessides dieser Vorschlag gar nicht unangenehm. Er freute sich, dieser neuen Sekte durch entschiedenes Handeln dienen zu können, und es trieb ihn auch zugleich das Gefühl der Rache über die Täuschungen, deren Opfer er selbst gewesen war. Bereitwillig nahm er daher den Vorschlag an, und sie trennten sich mit der Verabredung, dass Olintus über dieses große Unternehmen sich mit den angesehensten seiner christlichen Brüder besprechen, ihren Rat einholen und ihrer Unterstützung für diesen wichtigen Tag sich versichern solle. Es traf sich gerade, dass am zweiten Tage nach dieser Zusammenkunft ein großes, der Isis geheiligtes Fest gefeiert werden sollte, und dieses bot die beste Gelegenheit für die Ausführung jenes Planes dar. Sie beschlossen, sich an demselben Ort am nächsten Abend wiederzutreffen und noch weiteres zu verabreden. Der letzte Teil der Besprechung hatte neben einer kleinen Kapelle stattgefunden, und kaum waren Olintus und Apessides verschwunden, da trat hinter dieser Kapelle die finstere und abschreckende Gestalt des Kalenus hervor. Schade, dass ich nicht alles gehört habe, mein Herr Kollege, murmelte er. Aber jedenfalls werde ich morgen hier zur Stelle sein und dann möge mir Osiris scharfe Ohren geben, damit ich euren unerhörten Plan ganz belauschen kann. Dann ist es auch Zeit, dem Abakis Mitteilung zu machen. Für jetzt will ich schweigen. Er schlug seinen Mantel um sich und schlich nachdenklich weiter. Als Apesides, der unterdessen fest bei seinem Entschluss geblieben war, sich am nächsten Morgen von seinem Lager erhoben hatte, zog er, wie gewöhnlich, sein priesterliches Gewand an und begab sich nach dem Tempel. Er hatte durch die Anstrengungen der letzten Tage erschöpft, bis tief in den Morgen geschlafen, und die Sonne beleuchtete das heilige Gebäude bereits mit ihren senkrechten Strahlen. »Heil dir, Apesides«, sagte eine Stimme, deren natürliche Rauheit durch lange Gewohnheit einen fast widerlich süßen Ton angenommen hatte. »Du hast lange geschlafen. Hat die Göttin dich mit nächtlichen Visionen beglückt? Könnte sie ihr wahres Wesen dem Volke offenbaren, Kalenus, wie wenig besucht würden diese Altäre dann?« »Das mag wahr sein«, erwiderte Kalenus, »doch die Göttin ist weise genug, nur mit den Priestern umzugehen.« »Es möchte eine Zeit kommen, wo sie wieder ihren Willen entschleiert wird. Es ist nicht wahrscheinlich. Sie hat seit vielen Jahrhunderten triumphiert, und was so lange der Zeit widerstanden hat, unterliegt selten der Erneuerungssucht. Aber höre, junger Bruder, deine Redensarten sind sehr unvorsichtig.« »Dir gebührt am wenigsten, mir Schweigen zu gebieten«, erwiderte Apesides stolz. »So hitzig. Doch ich will nicht mit dir streiten. Hat der Ägypter dich nicht von der Notwendigkeit überzeugt, mein Apesides, dass wir untereinander einig sein müssen? Hat er dir nicht bewiesen, dass es weise ist, das Volk zu täuschen, damit wir genießen können?« »Du bist also auch sein Schüler?« sagte Apesides mit einem spöttischen Lächeln. »Ich bedurfte dieser Lehren aber weniger als du. Die Natur hatte mich bereits mit der Liebe zum Vergnügen und mit der Sehnsucht nach Macht und Reichtum begabt. Fürchte die Rache der Göttin, wenn du dieses Geheimnis verraten wolltest. Fürchte die Stunde, wenn das Grab geöffnet und die Fäulnis offenbart wird«, erwiderte Apesides feierlich. Mit diesen Worten überließ er den Priester seinen Gedanken. Als er sich einige Schritte von dem Tempel entfernt hatte, sah er zurück. Kalenus hatte sich bereits nach dem Versammlungszimmer der Priester begeben. Der weiße Tempel erhob sich glänzend in der Sonne. Die Altäre dampften von Weihrauch und waren mit Kränzen geschmückt. Der Priester blickte noch einmal gedankenvoll auf diese Szene. Es war das letzte Mal für ihn. Er setzte darauf langsam seinen Weg nach dem Hause der Ione fort, denn er wollte seine einzige Verwandte, seine innigste wie seine erste Freundin, noch sehen, bevor möglicherweise auch dieses Verhältnis für immer aufgelöst werde und er dem Verhängnis des nächsten Tages entgegenginge. Er kam an ihrem Hause an und fand sie mit Nydia im Garten. »Das ist herrlich, Apesides«, sagte Ione freudig, »dass du endlich kommst. Wie sehnsüchtig habe ich dich erwartet. Warum hast du auf keinen meiner Briefe geantwortet? Oh, du hast deine Schwester vor der Schande geschützt. Was kann sie sagen, um dir zu danken, jetzt, da du endlich gekommen bist?« »Du bist mir keinen Dank schuldig, meine süße Ione, denn deine Sache war auch die meinige. Lass uns über jenen verworfenen Menschen nicht weiter sprechen. Wie gehässig muss er uns beiden sein. Ich werde vielleicht bald Gelegenheit haben, die Welt von seiner angeblichen Weisheit und von seiner heuchlerischen Strenge zu überzeugen. Aber wir wollen uns setzen. Ich bin ermüdet durch die Hitze des Tages. Wir wollen uns in jenen Schatten setzen, meine Schwester.« Unter einer Platane nahmen sie Platz, während Nydia sich nach einem anderen Teil des Gartens begab. »Ione, meine Schwester«, sagte der junge Priester, »lege deine Hand auf meine Stirn und fühle, wie sie brennt. Auch deine Stimme lass mich hören, denn sie ist erfrischend und erquickend meinem Gemüt. Sprich mit mir, aber segne mich nicht. Sprich keines jener Worte, die wir in unserer Kindheit für heilig zu halten gelehrt wurden. Ach, und was soll ich dann sagen? Unsere Sprache ist so mit unserer Religion verwoben, dass ich kalt und gefühllos werden muss, wenn ich jede Beziehung auf unsere Götter aus meinen Worten verbanne.« »Unsere Götter«, murmelte Apesides mit Schaudern, »du handelst bereits gegen meinen Wunsch. Soll ich denn bloß von der Isis mit dir reden?« »Dem bösen Geiste, nein, lieber bleibe stumm für immer, wenigstens wenn es dir möglich ist, doch genug davon. Nicht jetzt will ich mit dir streiten, nicht jetzt wollen wir miteinander rechten. Du betrachtest mich als einen Abtrünnigen und ich schäme mich deiner als einer Götzendienerin. Nein, meine Schwester, lass uns diese Gedanken verbannen. Bei dir fühle ich mich ruhig. Für eine Zeit wenigstens kann ich die Vergangenheit vergessen. Wenn ich so vertraulich neben dir sitze, so denke ich, dass wir wieder Kinder sind und dass der Himmel uns beiden noch lächelt. Aber die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft droht mit dunklen Schatten. Jone, wenn du Verleumdungen über mich hören würdest, könntest du ihnen wohl Glauben schenken? Nein, mein Bruder, niemals. Denkst du dir nicht, selbst nach deinem Glauben, dass das Unrecht dereinst bestraft und die guten Taten belohnt werden? Kann ich daran zweifeln? Glaubst du also auch, dass der wahrhaft Gute jeden selbstsüchtigen Vorteil der Tugend aufopfern muss? Wer so handelt, ist den Göttern gleich. Und du glaubst, dass der Zustand nach dem Grabe dem Maße des Verdienstes entsprechen wird? So müssen wir hoffen. Küsse mich, meine Schwester. Noch eine Frage. Du wirst Glaukus vermählt. Vielleicht trennt uns diese Verbindung noch mehr, aber davon spreche ich jetzt nicht. Liebst du Glaukus? Nein, Schwester, antworte aufrichtig. Ja, flüsterte Jone errötend. Fühlst du, dass du für ihn alles aufopfern, selbst Schande ertragen und dem Tode entgegengehen könntest? Ich habe gehört, dass die wahre weibliche Liebe bis zu diesem Übermaß geht. Alles das, mein Bruder, könnte ich für Glaukus tun, und es wäre mir nicht einmal ein Opfer, denn für die, welche wir lieben, gibt es kein Opfer. Genug. Wenn das Weib so für den Mann fühlt, wie muss dann der Mann für seinen Gott sich aufopfern? Er sprach nichts mehr. Sein ganzes Wesen schien mit einem höheren Leben erfüllt, seine Augen glühten, auf seiner Stirn war die Tatkraft eines Mannes zu lesen, der es wagen konnte, für seinen Glauben zu handeln. Seine Blicke begegneten denen der Jone, er küsste sie, drückte sie an seine Brust, und einen Augenblick darauf hatte er das Haus verlassen. Jone blieb noch lange nachdenkend und stumm sitzen. Ihre Sklavinnen erinnerten sie, dass der Abend herannahe und sie beim Diomedes eingeladen sei. Endlich erwachte sie aus ihren Träumereien und bereitete sich, nicht mit dem Stolze der Schönheit, sondern schwermütig und gleichgültig, zu dem Feste vor. Ein Gedanke nur versöhnte sie mit jenem Besuch. Sie fand dort Glaukus. Sie konnte ihm ihre Besorgnisse über ihren Bruder mitteilen. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von crowwings.com.